Zitat: Eine wirksame Verhinderung der Heirat von Importbräuten, ein konsequentes Durchsetzen deutscher sozialer Normen, etwa in den Schulen von Schuluniformen bis zum Schwimmunterricht, und eine Rechtsordnung, die Verstöße konsequent ahndet, vergällen dem Integrationsunwilligen den weiteren Aufenthalt. Zitat Ende. Auch diesen Absatz sollte man genau lesen. Kra will entscheiden, wen Menschen mit migrantischer Abstammung heiraten dürfen und wen nicht. Diese Idee ist ein direkter Angriff auf die Individualität des Menschen, die Grundlage unserer Demokratie. Kra beschreibt Maßnahmen, wie man durch gezielte Gesetze und Vorgaben Menschen das Leben in Deutschland so vergällen könnte, dass sie ausreisen. Solche Methoden, die von Sellner ins Spiel gebrachten maßgeschneiderten Gesetze und der Anpassungsdruck, machen klar, dass mit dem harmlos klingenden Wort lateinischen Ursprungs Remigration in der völkischen Ideologie Vertreibung gemeint ist. Kra beschreibt in Politik von Rechts ein Manifest auch das Ziel dieser Vertreibung. Zitat: In immer mehr urbanen Gebieten besteht keine kulturell deutsche Ordnung mehr. Wird sie aber wiederhergestellt und durchgesetzt, müssen sich die Migranten entscheiden. Akzeptieren sie diese Ordnung und assimilieren sich in sie, was ein Prozess von 2, 3 Generationen ist, oder verlassen das Land wieder und suchen sich eine Heimat, die ihren Vorstellungen von öffentlichem Zusammenleben entspricht. Zitat Ende. In diesen Worten zeigt sich eine unverhüllte Unmenschlichkeit. Und man fragt sich, wo sollen denn die urbanen Gebiete sein, von denen Kra schreibt? Er wird hier nicht spezifisch, aber in AfD-internen Diskussionen werden als abschreckende Beispiele immer die Ortsteile Marxloh in Duisburg oder Neukölln in Berlin genannt. Kra will dort die kulturell deutsche Ordnung wieder durchsetzen. Auch hier muss man sich der vollen Bedeutung des Satzes erst bewusst werden. Aus Gebieten, wie zum Beispiel diesen beiden Stadtteilen, will Kra diejenigen Menschen mit migrantischem Hintergrund vertreiben, die sich nicht dem fügen wollen, was er und Sellner kulturell deutsche Ordnung nennen. Die, die bleiben wollen, müssen sich assimilieren. Wenn sie das nicht tun, sollen sie Deutschland verlassen. Kras Ideen passen zu dem Masterplan zur Remigration, der auch in dem Landhaus unweit von Potsdam besprochen wurde. Sellner und auch Kra ersetzen den Begriff der Integration durch Assimilierung. Sellner spricht im Potsdamer Landhaus Adlon von nicht assimilierten Staatsbürgern, in der Öffentlichkeit von nicht assimilierten, und Kras Forderung nach Assimilierung steht in dessen Buch. Es reicht Sellner und Kra offenbar nicht, dass die Menschen sich integrieren, die Sprache sprechen, arbeiten, sich an die Straßenverkehrsordnung halten und Steuern zahlen, sondern sie sollen das übernehmen, was Sellner und Kra für kulturell deutsche Ordnung halten.